Nach einer Woche war Mary Gay auf den Beinen. Nach zwei weiteren genossen wir das Privileg der Kameradschaft und nach insgesamt 6 Wochen wurde sie als geheilt und wieder dienstfähig befunden. 10 lange Monate im All und ständig der gleiche militärische Trott. Gymnastik, sinnlose Arbeiten, Unterricht mit Teilnahmepflicht. Es hieß sogar, dass sie den Schlafplan der Grundausbildung wieder einführen wollten, was sie allerdings nie taten, wohl aus Furcht vor einer Meuterei. Zufallspartner wären für diejenigen unter uns, die mehr oder weniger feste Beziehungen an Bord aufgebaut hatten, nicht so gut angekommen. Dieses blödsinnige Beharren auf militärischer Disziplin machte mich vor allem deswegen nervös, weil es darauf hindeutete, dass sie uns nach unserer Ankunft nicht ins Privatleben entlassen würden. Mary Gay meinte, ich sei paranoid, und sie täten das nur, weil es keine andere Möglichkeit gab, 10 Monate lang Ruhe und Ordnung an Bord zu wahren. Wenn man von dem üblichen Geschimpfe auf das Militär absah, drehten sich die meisten Gespräche darum, wie sehr sich die Erde verändert haben mochte und was wir tun würden, wenn wir endlich frei waren. Fest stand, dass wir keine Geldsorgen haben würden. 26 Jahre Sold, alles auf einmal ausbezahlt. Plus Zinsen. Allein die $500, die wir für unseren ersten Monat in der Armee erhalten hatten, waren mittlerweile auf mehr als $1,500 angewachsen. Wir erreichten Sterntor Ende 2323, Greenwich-Datum. Der Stützpunkt war in den knapp 17 Jahren unseres J-4-Feldzugs erstaunlich gewachsen. Wir erblickten ein Gebäude, das etwa die Größe von Tycho City hatte und knapp 10.000 Menschen beherbergte. 78 Kreuzer vom Ausmaß der Anniversary oder noch größer liefen von hier zu Angriffen auf die Durchgangsplaneten der Taurier aus. Weitere 10 Schiffe bewachten Sterntor selbst und 2 befanden sich im Orbit, wo sie auf die Abfertigung von Crew und Soldaten warteten. Außer der Anniversary war noch die Earth's Hope 2 von einem Kampfeinsatz zurückgekehrt. Sie wartete seit Wochen auf einen Kreuzer, der eine neue Mannschaft bringen sollte. Sie hatte nämlich 2 Drittel ihrer Besatzung verloren und es war einfach unwirtschaftlich, einen Kreuzer mit nur 39 Personen an Bord zur Erde zurückzuschicken. 39 überzeugten Pazifisten. 2 Aufklärer holten uns ab und brachten uns auf den Planeten. General Botsford, den wir als Major auf Charon kennengelernt hatten, als unser Stützpunkt aus genau 2 Baracken und 24 Gräbern bestand, empfing uns in einem elegant ausgestatteten Seminarraum. An der Stirnseite befand sich ein riesiges Hologramm unseres Operationsgebiets, vor dem er auf- und abmarschierte. »Sie wissen«, begann er zu laut, merkte es selbst und fuhr etwas leiser fort, »Sie wissen, dass wir Sie auf andere Kampfeinheiten verteilen und sofort wieder hinausschicken könnten. Die Wehrpflicht für qualifiziertes Personal wurde vor kurzem von 2 auf 5 subjektive Jahre heraufgesetzt, und ich bin sicher, dass einige von Ihnen sogar den Wunsch haben, beim Militär zu bleiben. Noch ein paar Jahre und Sie haben so viel Geld angesammelt, dass Sie für den Rest Ihres Lebens reich und unabhängig sind. Gewiss, Ihre Truppe hat schwere Verluste erlitten, aber das war unvermeidlich, da Sie eine Art Vorhut bildeten. In Zukunft wird alles ein wenig einfacher. Wir haben die Kampfanzüge verbessert. Wir wissen mehr über die Taktik der Taurier. Unsere Waffen sind wirksamer. Sie können also getrost Ihre Bedenken und Ängste über Bord werfen.« Er setzte sich auf die Kante seines Schreibtisches und starrte über unsere Köpfe hinweg. »Meine eigenen Kampferfahrungen liegen mehr als ein 50 Jahre zurück. Ich erinnere mich gern daran zurück. Mich hat der aktive Dienst stark gemacht. Offenbar bin ich aus einem anderen Holz geschnitzt als Sie alle.« Oder er hatte ein sehr selektives Gedächtnis. »Aber das tut hier und heute nichts zur Sache. Ich kann Ihnen eine Alternative anbieten, die keine Teilnahme am direkten Kriegsgeschehen erfordert. Wir benötigen dringend qualifizierte Ausbilder. Die Streitkräfte bieten jedem, der sich für eine solche Position zur Verfügung stellt, die Beförderung zum Leutnant. Sie können auf der Erde dienen oder mit doppeltem Sold auf Luna, mit 3-fachem Sold auf Charon und sogar mit 4-fachem Sold hier auf Sterntor. Darüber hinaus müssen Sie sich nicht sofort entscheiden. Sie erhalten alle einen kostenlosen Flug zur Erde und können ausprobieren, wie es ist, wieder als Zivilist zu leben. Ich beneide Sie darum, weil ich selbst seit 15 Jahren nicht mehr dort war und vermutlich nie mehr hinkommen werde. Wenn es Ihnen nicht gefällt, suchen Sie einfach die nächstbeste Einrichtung der UNAS auf und Sie werden sie als Offizier verlassen. Mit freier Wahl des Einsatzortes. Einige von Ihnen lächeln. Ich denke, Sie sollten kein vorschnelles Urteil fällen. Die Erde ist nicht mehr das, was sie war, als Sie von dort ins All aufbrachen.« Er zog eine kleine Karte aus dem Uniformrock und überflog sie mit einem Lächeln. »Bei den meisten von Ihnen haben sich ungefähr $400.000 an Sold plus Zinsen angesammelt. Aber die Erde befindet sich im Kriegszustand. Und natürlich sind es die Bürger der Erde, die den Krieg finanzieren. Bei Ihrem Einkommen erwartet Sie einen Steuersatz von 92%. Mit den verbleibenden $32.000 können Sie etwa 3 Jahre auskommen, wenn Sie sparsam leben. Aber früher oder später werden Sie wieder einen Job annehmen müssen. Und für den Job hier bei uns bringen Sie die besten Voraussetzungen mit. Also groß ist die Auswahl ohnehin nicht. Von den knapp 9 Milliarden Menschen, die momentan auf der Erde leben, sind 5 bis 6 Milliarden arbeitslos. Dazu kommt, dass die Freunde und Bekannten, die Sie vor 2 Jahren zurückließen, inzwischen 21 Jahre älter sind als Sie. Viele Ihrer Verwandten werden nicht mehr am Leben sein. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich ein wenig einsam fühlen werden. Aber darüber, wie es auf Ihrem Heimatplaneten aussieht, kann Ihnen Hauptmann Siri sicher mehr erzählen als ich. Er ist eben von der Erde angekommen. Hauptmann?« »Danke, General.« Irgendetwas an seiner Haut kam mir komisch vor, bis ich merkte, dass er Puder und Lippenstift trug. Seine Nägel waren glatt, weiß und mandelförmig gefeilt. »Ich weiß nicht recht, wo ich anfangen soll.« Er nagte an der Unterlippe und sah uns mit gerunzelter Stirn an. »Seit meiner Kindheit hat sich so vieles verändert. Ich bin 23 und steckte noch in den Windeln, als sie nach Aleph aufbrachen. Also gut, beginnen wir mit einer Frage. Wie viele von Ihnen sind homosexuell?« Niemand meldete sich. »Das überrascht mich nicht besonders. Ich bin es, natürlich. Und mit mir sind es etwa 1/3 der Bevölkerung in Europa und Amerika. Die meisten Regierungen fördern heutzutage die Homosexualität. Die Vereinten Nationen verhalten sich neutral und überlassen die Entscheidung den einzelnen Ländern. Aber da es die einzige sichere Methode der Geburtenkontrolle ist, sind fast alle dafür.« Das Argument zog bei mir nicht. Unsere Verhütungsmethode in der Armee war praktisch narrensicher. Alle Männer suchten eine Samenbank auf, wo ihre Spermien gelagert wurden, und unterzogen sich anschließend einer Vasektomie. »Wie der General schon sagte, ist die Weltbevölkerung auf 9 Milliarden Menschen angewachsen. Sie hat sich damit seit ihrer Einberufung zum Militär mehr als verdoppelt. Knapp 2/3 aller Schulabgänger finden keine Arbeit und müssen vom Staat unterstützt werden. Und da wir schon beim Thema sind, wie viele Jahre kostenloser Schulausbildung gestand Ihnen die Regierung zu?« Er schaute mich an, also sagte ich, 14. Er nickte. »Inzwischen sind es 18. Oder mehr, wenn Sie ab und zu durchfallen. Sie sind nämlich von Gesetzes wegen verpflichtet, Ihre Prüfungen abzulegen, ehe Sie Anspruch auf einen Job oder Klasse 1 Stütze haben. Und ich kann Ihnen eines flüstern. Alles unter Klasse 1 ist zu wenig zum Leben, ja?« Hofstetter hatte sich gemeldet. »Sir, gilt das für alle Staaten? Dazu benötigt man doch Unmengen von Schulen.« »Oh, die meisten Leute studieren die letzten 5 bis 6 Jahre per Holoschirm, daheim oder in einem Gemeindezentrum. Die Vereinten Nationen haben 40 bis 50 Wissenskanäle eingerichtet und erteilen rund um die Uhr Unterricht. Aber diese Dinge betreffen Sie nicht mehr. Da Sie in der Armee sind, liegt Ihr Bildungsniveau ohnehin weit höher als beim Durchschnitt.« Er machte eine kleine Schnute und schob sich das Haar mit einer betont weiblichen Geste aus der Stirn. »Befassen wir uns ein wenig mit Geschichte. Das erste größere Ereignis nach Ihrem Aufbruch ins All dürfte der Rationenkrieg gewesen sein. Das war 2307, ein Katastrophenjahr. Heuschreckenplage in Nordamerika, Reisfäule von Birma bis zum Südchinesischen Meer, Algenpest entlang der gesamten Westküste von Südamerika. Plötzlich war nicht mehr genug Nahrung für alle da. Die UNO schritt ein und übernahm die Lebensmittelverteilung. Jeder, ob Mann, Frau oder Kind, bekam ein Rationenheft, das ihm den Verbrauch einer bestimmten Anzahl von Kalorien pro Monat zugestand. Wer seine Zuteilung zu schnell verbrauchte, hatte die letzten Tage nichts mehr zu beißen. Natürlich blühte sofort der Schwarzhandel, und schon bald konnte man die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sozialschicht daran erkennen, ob jemand wohlgenährt war oder nicht. In Ecuador begann eine Rebellengruppe, die sich Imparciales nannte, alle Menschen zu ermorden, die ihnen zu dick erschienen. Die Idee breitete sich in Windeseile aus, und nach wenigen Monaten tobte auf der ganzen Welt ein brutaler Klassenkampf. Der UNO gelang es, die Sache innerhalb eines Jahres in den Griff zu bekommen. Bis dahin war die Weltbevölkerung auf 4 Milliarden abgesunken und die Ernährungskrise vorbei, da sich auch die Ernten wieder erholt hatten. Man behielt die Rationierung bei, aber längst nicht mehr so streng wie während der Hungerkatastrophe. Nebenbei bemerkt, als der General ihnen vorhin die Höhe ihres Solds in Dollar verkündete, tat er das, um sie nicht zu verunsichern. Die Welt hat gegenwärtig nur noch eine Währung, nämlich Kalorien. Ihre 32.000 Dollar entsprechen etwa 3 Millionen Kilokalorien. Seit dem Rationenkrieg fördert die UNO den Anbau von Gemüse, Obst und Getreide für den Eigenbedarf, wo immer die Möglichkeit dazu besteht. Selbstgezogene Nahrungsmittel unterliegen natürlich keiner Rationierung. Das bewog viele Menschen, die Städte zu verlassen und in die Farmreservate der UNO zu ziehen. Einerseits löste das zwar einige der urbanen Probleme, auf der anderen Seite scheint das Leben auf dem Land den Kinderreichtum zu begünstigen, und so hat sich die Weltbevölkerung mittlerweile wieder mehr als verdoppelt. Was mir noch im Gegensatz zu meiner Kindheit auffiel, war die Stromknappheit. Es gibt nur wenige Orte auf der Erde, wo man Tag und Nacht mit elektrischer Energie versorgt wird. Die Regierung behauptet seit über 10 Jahren, dass es sich um einen vorübergehenden Engpass handelt. So ging das endlos weiter. Nun ja, das meiste kam nicht allzu überraschend. Wir hatten in den letzten 2 Jahren mehr Zeit als alle anderen Menschen damit verbracht, uns die Entwicklung der Erde während unserer Abwesenheit vorzustellen. Leider schienen die meisten negativen, aber nur wenige der positiven Vorhersagen eingetroffen zu sein. Das Schlimmste für mich war wohl die Neuigkeit, dass sie fast alle schönen Parklandschaften beschlagnahmt und in kleine Farmparzellen unterteilt hatten. Wenn man ein Stück unberührte Natur suchte, musste man sich mit den paar Flecken im Gebirge oder in der Wüste begnügen, auf denen absolut kein Grashalm wuchs. Der Hauptmann versicherte uns, dass Homos und Heteros, die er Brüter nannte, recht gut miteinander zurechtkamen, aber ich hatte da meine Zweifel. Mir selbst hatte es zwar nie Schwierigkeiten bereitet, Homosexuelle zu akzeptieren, aber bis jetzt waren sie mir auch noch nicht als größere Gruppe begegnet. Und er erklärte, als Antwort auf eine nicht gerade taktvolle Frage, dass die Schminke, die er trug, nichts mit seiner Homosexualität zu tun habe. Kosmetik für Männer sei einfach der letzte Schrei. Ich beschloss, ein Anachronismus zu bleiben und mein Gesicht weiterhin nackt durch die Gegend zu tragen. Mir fiel auf, dass er manche Dinge anders betonte, als ich es gewohnt war, aber es überraschte mich nicht weiter, dass sich die Sprache während unserer Abwesenheit gewandelt hatte. Schon zwischen mir und meinen Eltern hatte in dieser Hinsicht eine Kluft bestanden, weil sie alles cool oder geil fanden und keine Joints rauchten, sondern sich Gras reinzogen. Wir mussten mehrere Wochen warten, ehe wir den Rückflug zur Erde antreten konnten, denn die Anniversary, die uns heimbringen sollte, wurde zuerst von den Experten in ihre Bestandteile zerlegt und wieder zusammengesetzt. Wir verbrachten die Zeit in gemütlichen kleinen Doppelzimmern, frei von jedem militärischen Drill. Die meisten von uns verbrachten ihre Tage in der Bibliothek und versuchten, die Wissenslücken der letzten 22 Jahre zu stopfen. Abends trafen wir uns in der Fliegenden Untertasse, einem Unteroffiziersclub. Die einfachen Ränge hatten dort eigentlich nichts zu suchen, aber wir merkten bald, dass die Leute einen unheimlichen Respekt vor den beiden Leuchtstreifen hatten, die uns als zweifache Teilnehmer der Taurierkriege kennzeichneten. Zu meiner Verblüffung konnte man an der Theke ganz legal Heroin erstehen. Der Barkeeper erklärte mir, dass man sich gleich nach dem Schuss ein Gegenmittel spritzte, um nicht süchtig zu werden. Ich ließ mich volllaufen und probierte es aus. Einmal und nie wieder. Major Stott blieb auf Sterntor, um eine neue Sturmtruppe Alpha zusammenzustellen. Wir anderen gingen an Bord der Anniversary und verbrachten angenehme 6 Monate, da Cortez es mit der militärischen Disziplin nicht so genau nahm wie auf dem Rückflug von J4. Ich hatte nicht groß darüber nachgedacht, aber natürlich waren wir auf der Erde Berühmtheiten, die ersten Veteranen des Taurierkriegs. Der Generalsekretär begrüßte uns schon am Raumflughafen, und wir mussten eine Woche lang alle möglichen Bankette, Empfänge und Interviews über uns ergehen lassen. Es war erträglich und einträglich. Die Typen von Timelife, Fax, schoben mir 1 Million Cars rüber, aber von der Erde sahen wir so gut wie nichts, bis der erste große Wirbel vorbei war und wir mehr oder weniger unser eigenes Programm machen konnten. Ich stieg an der Grand Central Station in die Einschienenbahn nach Washington und fuhr heim. Meine Mutter, für mein Empfinden plötzlich und auf schmerzliche Weise gealtert, hatte mich kurz am Raumflughafen begrüßt und mir erzählt, dass Vater tot war. Flugzeugabsturz. Sie bot mir an, bei ihr zu wohnen, bis ich einen Job hatte. Sie lebte in Columbia, einer Satellitenstadt von Washington. Nach dem Rationenkrieg war sie zurück in die Hauptstadt gezogen, die sie 2280 verlassen hatte. Aber dann trieben sie der Zusammenbruch der Strom- und Wasserversorgung sowie die zunehmende Kriminalität erneut in die Flucht. Sie holte mich an der Einschienenbahnstation ab. Neben ihr stand ein blonder Hühne in einer schweren schwarzen Vinyluniform mit einem klobigen Schießeisen an der Hüfte und einem Stachelband über den Fingerknöcheln der rechten Hand. »William, das hier ist Carl, mein Bodyguard und ein sehr liebenswerter Freund.« Carl streifte das Band lange genug ab, um mir die Hand zu reichen. Sein Griff war erstaunlich sanft. »Nett, Sie kennenzulernen, Mr. Mandela.« Wir stiegen in ein Bodenauto, auf dem in grell-orangen Buchstaben Jefferson stand. Komischer Name für ein Auto, dachte ich, bis mir klar wurde, dass das die Bezeichnung für das Hochhaus war, in dem Mutter und Carl lebten. Das Gefährt gehörte der Gemeinde, und wenn sie es benutzen wollte, zahlte sie 100 $ pro Kilometer. Ich musste zugeben, dass Columbia sehr hübsch aussah, ordentlich getrimmte Vorgärten mit viel Grün und Blumen, selbst die Hochhäuser, in etwa kegelförmige Granitgebilde, aus denen hier und da Bäume ragten, erinnerten eher an Berge als an Bauwerke. Wir fuhren in das Untergeschoss eines dieser Berge und einen hell erleuchteten Korridor entlang, bis zu einer Parkfläche, auf der schon einige Autos standen. Carl trug meine Tasche zum Lift und stellte sie ab. »Mrs. Mandela, wenn's recht ist, gehe ich nu Mrs. Freeman abholen. Sie wartet drüben im Westteil.« »Natürlich, Carl. William kann schon auf mich aufpassen. Er ist schließlich Soldat.« »Stimmt. Ich hatte vor langer Zeit 8 lautlose Methoden zum Töten eines Menschen erlernt. Wenn alle Stricke reißen sollten, konnte ich immer noch einen Job wie Carl annehmen.« »Claro, haben Sie mir erzählt. Wie war's, Mann, hä?« »Die meiste Zeit eher langweilig«, entgegnete ich mechanisch. »Und wenn sich mal was rührte, dann war es auch nicht recht.« Er nickte weise. »Kann ich mir denken. Miss Mandela, nach 6 können Sie wieder mit mir rechnen, claro?« »Geht in Ordnung, Carl.« Der Aufzug kam, und ein schlaksiger Halbwüchsiger stieg aus, einen kalten Joint im Mundwinkel. Carl fuhr mit den Fingern leicht über das Stachelband, und der Junge entfernte sich rasch. »Ist nicht zu spaßen mit diese Lifter. Passen Sie gut auf sich auf, Mrs. Mandela.« Wir stiegen in den Aufzug, und Mutter drückte auf die 47. »Was sind Lifter?«, wollte ich wissen. »Ach, so jugendliche Rowdies, die mit den Lifts auf- und abfahren und nach wehrlosen Leuten Ausschau halten, die keine Bodyguards haben. Hier bei uns gibt es zum Glück nicht viele davon.« Die 47. Etage war ein riesiges Büro- und Einkaufszentrum. Wir suchten einen Lebensmittelladen auf. »Hast du schon dein Rationenheft, William?« Ich verneinte und fügte hinzu, dass mich die Armee mit Reisechecks im Wert von 100.000 Kalorien ausgestattet hatte, von denen erst die Hälfte verbraucht war. Das System war ein wenig verwirrend, aber sie hatten ihr Möglichstes getan, um es uns zu erklären. Als die Welt sich auf eine einzige Währung einigte, kam man auf die Idee, sie irgendwie mit der Lebensmittelrationierung zu koppeln, in der Hoffnung, letzten Endes ganz auf die Rationenhefte verzichten zu können. Also nannte man die neue Währung K für Kilokalorien, weil das die Einheit war, mit der man den Energiegehalt der Nahrung ausdrückte. Aber jemand, der täglich 2000 Kilokalorien Steak zu sich nimmt, zahlt natürlich mehr als jemand, der die gleiche K-Menge Brot isst. Deshalb führten sie einen gestaffelten Rationenfaktor ein, der so kompliziert war, dass ihn kein Mensch durchschaute. Nach ein paar Wochen kehrten sie reumütig wieder zu den Rationenheften zurück und nannten von da an die Nahrungskilokalorien nur noch Kalorien, um Verwechslungen zu vermeiden. Meiner Ansicht nach wäre es wesentlich einfacher gewesen, Geld wieder Dollar oder Rubel oder Sesterzen oder sonst wie zu nennen. Alles nur nicht Kilokalorien. Die Lebensmittelpreise waren gewaltig, wenn man einmal von Getreideprodukten und Gemüse absah. Ich ließ es mir nicht nehmen, meine Heimkehr mit richtigem Fleisch zu feiern und legte 1730 K für 1500 Kalorien Rinderhack hin. Die gleiche Menge Pseudo-Hacksteak aus Sojabohnen hätte 80 K gekostet. Außerdem erstand ich einen Kopf Salat für 140 K und eine kleine Flasche Olivenöl für 175 K. Essig hatte Mutter im Haus. Und als ich Pilze kaufen wollte, wehrte sie ebenfalls ab. Die könnte sie bei einer Nachbarin bekommen, wenn sie ihr dafür Gemüse aus ihrem Balkongarten gab. Wir fuhren zu ihrer Wohnung im 92. Stock und sie entschuldigte sich, dass sie so beengt lebte. Mir kam es durchaus geräumig vor, aber sie hatte schließlich noch kein Raumschiff von innen gesehen. Selbst hier oben waren die Fenster vergittert. Die Tür hatte vier verschiedene Schlösser, von denen eines kaputt war, seit jemand versucht hatte, es mit einem Stemmeisen zu öffnen. Während Mutter den Hackbraten zubereitete, überflog ich die Abendzeitung. Sie holte ein paar Karotten aus ihrem kleinen Garten und rief die Dame mit den Pilzen an. Ihr Sohn kam herüber, um den Tausch perfekt zu machen. Er war mit einem Sturmgewehr bewaffnet. »Mutter, wo ist der Rest des Star?« rief ich in die Küche. »Soviel ich weiß, ist alles da. Was suchst du denn?« »Ich habe die Kleinanzeigen durch, aber ich finde keine Stellenangebote.« Sie lachte. »Junge, die gibt es seit 10 Jahren nicht mehr. Die Regierung verteilt die Jobs, die meisten zumindest.« »Alle arbeiten für die Regierung?« »Nein, das nicht.« Sie kam herein und wischte sich die Hände an einem ausgefransten Geschirrtuch ab. »Die Regierung kümmert sich um die Verteilung aller Ressourcen, behauptet sie. Und es gibt keine wertvolleren Ressourcen als freie Stellen.« »Na, dann werde ich morgen mal bei denen vorbeischauen.« »Den Weg kannst du dir sparen, mein Junge. Wie viel Ruhegeld erhältst du von der Armee?« 20.000 K im Monat. Sieht nicht so aus, als würde ich damit sehr weit kommen.« »Gut beobachtet. Aber die Pension, die ich bekam, als dein Vater starb, war nicht mal halb so hoch, und sie gab mir dennoch keinen Job. Arbeitsplätze werden streng nach Bedürftigkeit verteilt. Und du musst schon von Reis und Wasser leben, ehe dich die Behörden als bedürftig einstufen.« »Aber das ist doch sicher wie in allen Ämtern, wenn man den richtigen Leuten nur eine kleine Summe...« »Tut mir leid, aber das kannst du dir gleich abschminken. In diesem Punkt ist die UNO absolut unbestechlich. Der gesamte Apparat läuft kybernetisch, unberührt von menschlichen Empfindungen. Du kannst nicht.« »Aber du hast doch einen Job, wenn ich dich recht verstanden habe.« »Darauf wollte ich gerade kommen. Wenn du unbedingt arbeiten willst oder musst, kannst du zu einem Dealer gehen. Der vermittelt dir vielleicht eine Stellvertretung.« »Dealer? Stellvertretung?« »Pass auf. Ein lebensnahes Beispiel. Eine Frau namens Haley Williams hat einen Job in einem Krankenhaus. Sie bedient ein Gerät zur Blutanalyse, einen sogenannten Chromatographen, und kriegt für 6 Abende in der Woche 12.000 K. Nach einer Weile wird ihr die Arbeit zu viel. Also nimmt sie Kontakt mit einem Dealer auf und lässt ihn wissen, dass sie ihren Job einer Stellvertreterin zur Verfügung stellt. Einige Zeit zuvor hatte ich dem Dealer eine einmalige Gebühr von 50.000 K gezahlt, um in seine Warteliste aufgenommen zu werden. Er kommt also vorbei, beschreibt mir den Job und ich sage, okay, das ist das Richtige für mich. Damit hat er wohl gerechnet, denn er bringt gleich einen gefälschten Ausweis und den richtigen Arbeitskittel mit. Und er verteilt kleinere Summen an die verschiedenen Kontrolleure, die Miss Williams vielleicht vom Sehen kennen. Miss Williams zeigt mir, wie man das Gerät bedient und bleibt von da an zu Hause. Sie bekommt immer noch 12.000 K wöchentlich auf ihr Konto überwiesen, gibt aber die Hälfte an mich weiter. Wenn ich davon 10% für den Dealer abziehe, bleiben mir immer noch 5.400 K pro Woche plus die 9 Riesenpensionen von deinem Vater. Davon kann ich ganz bequem leben. Pass auf, jetzt wird es kompliziert. Was soll ich mit dem vielen Geld, wenn ich keine Zeit habe, es auszugeben? Ich wende mich also wieder an den Dealer und biete ihm an, die Hälfte meines Jobs weiterzuvermitteln. Am nächsten Tag taucht ein Mädchen auf, das ebenfalls einen Ausweis auf den Namen Haley Williams besitzt. Ich zeige ihr, wie man das Gerät bedient, und sie übernimmt am Montag, Mittwoch und Freitag meine Schicht. Die Hälfte meines Gehalts ist 2.700 K. Davon kriegt sie wiederum die Hälfte, nämlich 1.350 K, und zahlt dem Dealer 135 K. Sie nahm einen Block und einen Stift und begann zu rechnen. Das bedeutet, dass die echte Haley Williams 6.000 K wöchentlich fürs Nichtstun bekommt. Ich arbeite 3 Tage die Woche für 4.050 K, während meine Assistentin für die gleiche Zeit nur noch 1.150 K erhält. Der Dealer streicht 100.000 K an Aufnahmegebühren und dazu jede Woche 735 K an Prozenten ein. Ganz schön ungerecht, findest du nicht auch? Aha, allerdings. Und ganz schön illegal, wenn ich mich nicht täusche. Nur für den Dealer. Wenn uns die Behörden dahinter kommen, verlieren wir den Job und müssen nochmal von vorn anfangen. Aber dem Dealer droht eine Gehirnwäsche. Dann suche ich mir am besten einen Dealer, solange ich noch die 50 Riesen für die Aufnahmegebühr aufbringen kann. Genau genommen besaß ich noch über 3 Millionen, aber ich beabsichtigte, das meiste davon in möglichst kurzer Zeit durchzubringen. Herrgott, schließlich hatte ich hart dafür gearbeitet. Ich machte mich am nächsten Vormittag zum Ausgang fertig, als Mutter mit einem Schuhkarton hereinkam. Er enthielt eine kleine Pistole, dessen Halfter man am Gürtel festhaken konnte. »Sie hat deinem Vater gehört«, erklärte sie. »Es ist besser, du nimmst sie mit, wenn du ohne Bodyguard ins Zentrum gehst.« Ich wog das altmodische Schießeisen in der Hand. Es erinnerte an einen Spielzeugrevolver. »Hat Dad sie je benutzt?« »Mehrmals, um Lifter und Schläger in die Flucht zu schlagen. Erschossen hat er niemanden damit.« »Vielleicht brauche ich wirklich etwas zur Selbstverteidigung.« Ich legte die Pistole zurück in den Karton. »Aber sie müsste schon etwas schwerer in der Hand liegen. Kann ich so ein Ding ganz legal erstehen?« »Sicher. Es gibt ein Waffengeschäft unten im Einkaufszentrum. Solange du nicht im Polizeiregister stehst, hast du die freie Auswahl.« »Gut.« Ich hatte die Absicht, einen kleinen Taschenlaser zu kaufen. Mit einer normalen Pistole würde ich nicht mal die Wand treffen. »Aber, William, mir wäre sehr viel wohler, wenn du einen Bodyguard engagieren würdest, zumindest in der Anfangszeit, bis du dich besser zurechtfindest.« Damit hatte sie mir schon am Abend in den Ohren gelegen. Aber ich war immerhin als Killer ausgebildet und glaubte nicht, dass die Clowns, die man als Geleitschutz anheuern konnte, mehr Tricks beherrschten als ich. »Ich überleg's mir, Mutter. Aber mach dir keine Sorgen, ich fahre heute nicht ins Zentrum, sondern nur nach Hyattsville.« »Das ist genauso schlimm.« Als der Aufzug hielt, hatte er bereits einen Passagier, einen unscheinbaren älteren Mann, glatt rasiert und gut gekleidet, der mir nichtssagend entgegenstarrte. Er trat einen Schritt zurück, damit ich die Etagenknöpfe erreichen konnte. Während ich auf die 47 drückte, kam mir der Gedanke, dass er mir möglicherweise nicht aus Höflichkeit Platz gemacht hatte. Ich drehte mich blitzartig um. Er hatte einen Zipfel seines Capes zurückgeschlagen und zerrte gerade ein Metallrohr aus dem Hosenbund. »Immer sachte, Freund«, sagte ich und griff nach einer nicht vorhandenen Waffe. »Oder willst du, dass ich dich platt mache?« Er hatte das Rohr in der Hand, ließ den Arm aber schlaff herunterhängen. »Platt machen? Was heißt denn das?« »Umbringen, töten. Militärslang.« Ich trat einen Schritt auf ihn zu und versuchte mir in Erinnerung zu rufen, was ich mal gelernt hatte. Erst einen Tritt dicht unter das Knie, danach Unterleib oder Niere. Ich entschied mich für den Unterleib. »Nein.« Er schob das Rohr wieder in den Hosenbund. »Muss ja nicht sein, oder?« Die Tür öffnete sich bei 47 und ich ging rückwärts, als ich den Aufzug verließ. Die Inneneinrichtung des Waffengeschäfts bestand aus grellweißem Kunststoff und glänzend schwarzem Metall. Ein kleiner, glatzköpfiger Mann kam mit tänzelnden Schritten auf mich zu. Er trug eine Pistole in einem Schulterhalfter. »Einen schönen guten Morgen, Sir«, sagte er mit einem gezierten Lächeln. »Was kann ich für Sie tun?« »Ich brauche einen Taschenlaser«, erklärte ich, »Kohlendioxid, möglichst leicht.« Er hielt den Kopf schräg und begann zu kichern. »Sofort, Sir. Und als Bonus lege ich noch eine Handvoll Tachyonengranaten drauf.« »Super. Die Dinger konnte man immer mal einsetzen.« Er sah mich erwartungsvoll an. »Und wo bleibt der Gag?« »Was?« »Der Clou, die Pointe. Nun spannen Sie mich nicht auf die Folter, Mann.« Er kicherte wieder. »Taschenlaser!« Allmählich dämmerte mir die Wahrheit. »Sie wollen sagen, dass ich keinen Laser kaufen kann?« »Natürlich nicht, Schätzchen!« Er wurde mit einem Schlag ernst. »Aber das wussten Sie doch.« »Ich war eine ganze Weile weg von hier.« »Aber die Gesetze sind doch überall auf der Welt gleich, Mann!« Er stemmte die linke kokett in die wohlgerundete Hüfte, eine Geste, die es ihm zugleich erleichtert hätte, die Waffe zu ziehen. Dann kratzte er sich die Brust. Ich rührte mich nicht. Ja, kann schon sein, ich war beim Militär und komme eben erst von draußen zurück. Sein Kinn klappte nach unten. Echt, Mann? Kein Scheiß? Sie sind von der Raumtruppe? Genau. Hey, ich fass es nicht, aber jetzt mal ehrlich, da ist nichts dran an dem Gerede, dass man im All nicht älter wird, oder? Na doch, das stimmt schon irgendwie. Ich bin Jahrgang 75. Mann! Hey, dann sind Sie fast so alt wie ich. Er kicherte. Und ich dachte immer, das hätte die Regierung nur erfunden. Also, Sie behaupten, ich kann keinen Laser kaufen. Nein, leider. Leider, bei mir ist alles legal. Was führen Sie dann? Oh, Pistolen, Gewehre, Schrotflinten, Messer, kugelsichere Kleidung, alles bis auf Laser, Sprengstoff oder vollautomatische Waffen. Dann zeigen Sie mir eine Pistole, die größte, die Sie haben. Ah, da habe ich genau das Richtige für Sie. Er führte mich zu einem Schaukasten, öffnete ihn von hinten und holte einen riesigen Revolver heraus. Kaliber 14, 6 Schüsser. Er presste die Waffe mit beiden Händen an die Brust. Schafft jeden Dinosaurier. Aufmachung im Original-Western-Stil. Kugeln oder Fléchettes? Fléchettes? Klar, wie so ein Bündel winziger Pfeile. Verteilen sich in einem großen Umkreis, sobald sie abdrücken. Damit können sie ihr Ziel kaum verfehlen. Klang nach meiner Schuhnummer. Kann ich das Ding irgendwo ausprobieren? Aber sicher, wir haben einen Schießstand. Ich sage nur rasch meinem Verkäufer Bescheid. Er drückte auf eine Klingel und ein Junge kam herein, um auf den Laden aufzupassen, während wir nach hinten gingen. Unterwegs nahm er eine rot-grüne Schachtel mit Munition aus einem Regal. Der Schießstand bestand aus einem kleinen Vorraum mit einer Tür aus transparentem Kunststoff und einer langen Bahn mit einem Tisch an einem und Zielscheiben am anderen Ende. Hinter den Zielscheiben befand sich eine Metallplatte, die allem Anschein nach die Geschosse in ein Wasserbecken ablenkte. Er lud den Revolver und legte ihn auf den Tisch. »Bitte, nehmen Sie ihn erst zur Hand, wenn die Tür geschlossen ist.« Er ging in den Vorraum, schloss die Tür und sprach in ein Mikrofon. »Okay, ziehen Sie beim ersten Mal am besten beidhändig.« Ich befolgte seinen Rat und richtete die Waffe auf die Scheibe im Zentrum, ein Papierquadrat, das etwa die Größe eines Daumennagels hatte, wenn man ihn mit ausgestrecktem Arm betrachtete. Sicher nicht ganz leicht zu treffen. Ich betätigte den Abzug. Das ging ganz leicht, aber nichts rührte sich. »Nein, nein!« Durch das Mikro kam ein blechernes Kichern. »Original-Western-Stil! Sie müssen das Ding erst entsichern!« Klar, wie in den alten Filmen. Ich spannte den Hahn, zielte von Neuem und drückte ab. Der Knall war so laut, dass mir die Ohren dröhnten, und der Rückstoß so stark, dass mir die Waffe um ein Haar ein blaues Auge verpasst hätte. Aber die drei Ringe im Zentrum waren verschwunden, aufgelöst in kleine Papierfetzen, die durch die Luft schwebten. »Den nehme ich.« Er verkaufte mir ein Gürtelhalfter, 20 Kugeln, einen Schutzschild für Brust und Rücken und einen Dolch mit Stiefelscheide. Ich kam mir schwerer bewaffnet vor als in einem Kampfanzug, nur dass ich keine Waldos hatte, um all die Eisenwaren mit mir rumzuschleppen. In der Einschienenbahn gab es 2 Wachtposten pro Wagen. Ich bekam das Gefühl, dass meine schwere Artillerie überflüssig war, bis ich an der Station Hyattsville ausstieg. Jeder, der in Hyattsville ausstieg, hatte entweder eine Knarre oder einen Bodyguard. Auch die Typen, die in den Ecken herumlungerten, waren bewaffnet. Die Polizisten trugen Laser. Ich drückte auf einen Knopf mit der Aufschrift Taxiruf. Die Lesezeile auf dem Display verriet mir, dass ich mich nach der Nummer 3856 umsehen sollte. Ich fragte einen Polizisten und er erklärte mir, dass ich mich einfach an den Straßenrand stellen sollte. Es würde 2-mal um den Block fahren. Während der 5-minütigen Wartezeit hörte ich 2-mal das Staccato von Argumenten, die mit dem Schießeisen ausgetragen wurden, zum Glück etwas weiter entfernt. Dennoch war ich froh, dass ich den Schutzschild erstanden hatte. Schließlich tauchte das Taxi auf. Es hielt neben dem Randstein, als ich winkte und die Tür glitt auf. Schien noch ähnlich zu funktionieren wie die Robotaxis, die ich von früher kannte. Die Wände bestanden aus dickem Stahl. Hinter den Fenstern verschwamm alles, vermutlich kugelsicherer Kunststoff. Also doch nicht wie früher. Ich musste ein schmuddeliges Buch durchblättern, bis ich den Code für die Adresse der Bar in Hyattsville gefunden hatte, in der ich mit dem Dealer verabredet war. Ich gab ihn ein, lehnte mich zurück und sah die Stadt an mir vorbeigleiten. Wir kamen vor allem durch Wohngegenden. Graue Blöcke im Kasernenstil entstanden um die Mitte des letzten Jahrhunderts, halb verdrängt von Hochhäusern in moderner Modulbauweise, dazwischen ein paar Einzelhäuser hinter hohen Ziegel- oder Betonmauern, die Brüstung mit Stacheldraht oder Glasscheiben gesichert. Die wenigen Leute, die draußen etwas zu erledigen hatten, huschten verstohlen die Gehsteige entlang, eine Hand an der Waffe. Die meisten anderen hockten auf den Türschwellen und rauchten oder schlenderten in größeren Gruppen die Schaufenster entlang. Alles wirkte schmutzig und verwahrlost. Die Rinnsteine waren mit Abfällen übersät. Die wenigen Autos, die vorbeifuhren, wirbelten Altpapier auf. Andererseits konnte ich mir vorstellen, dass Straßenreiniger zu den Risikoberufsgruppen gehörten. Das Taxi hielt vor Tom and Jerry's Bar and Grill und öffnete die Tür, nachdem ich 430 $ bezahlt hatte. Ich betrat den Gehsteig, die Hand am Pistolengriff, aber niemand war in der Nähe. Nach wenigen Schritten hatte ich die Bar erreicht. Das Innere war erstaunlich sauber, mit schummriger Beleuchtung, Pseudoleder und Pseudoholz. Ich ging an die Theke und bekam für 120 $ einen Pseudo-Bourbon mit Wasser. Das Wasser war vermutlich echt. Es kostete 20 $. Eine Kellnerin schlenderte mit einem Tablett näher. »Willst dir eine reindrücken, Bruder?« Auf dem Tablett befand sich ein Gestell mit altmodischen Spritzennadeln. »Heute nicht, danke.« Wenn ich mir unbedingt eine reindrücken wollte, würde ich ein Aerosol benutzen. Die Nadeln hatten was Unhygienisches und Schmerzhaftes an sich. Sie stellte den Stoff auf der Theke ab und kletterte auf den Barhocker neben mir. Dann stützte sie das Kinn in die Hand und starrte missmutig in den Spiegel hinter der Bar. »Ach, Herrgott, diese Dienstage!« Ich murmelte etwas. »Kommst du mit nach hinten auf ein Quickie?« Ich musterte sie mit einem, wie ich hoffte, neutralen Gesichtsausdruck. Sie trug nur einen kurzen Rock aus irgendeinem durchsichtigen Zeug, der vorne ein leichtes V bildete, so dass ihre Hüftknochen und ein paar gebleichte Schamhaare entblößt waren. Ich fragte mich, was den Fetzen an ihr festhielt. Sie sah nicht schlecht aus, konnte alles zwischen Ende 20 und Anfang 40 sein. Allerdings hatte ich keine Ahnung, wie weit die Schönheitschirurgie und Kosmetik inzwischen gediehen waren. Vielleicht war sie ja älter als meine Mutter. Jedenfalls danke für das Angebot. Also heute nicht. Danke? Genau. Ich kann dir auch einen netten Jungen besorgen, wenn du... Nein, danke. Was für eine Welt. Sie schmollte in den Spiegel, ein Ausdruck, der vermutlich älter war als Homo sapiens. Du hast was gegen mich. Du bist schon okay, aber deshalb bin ich nicht hergekommen. Na schön, jedem das Seine. Sie zuckte die Achseln. Hey, Jerry, krieg ich ein kleines Bier? Er stellte das Glas vor sie hin. Ach verdammt, meine Karte ist gesperrt. Spendierst du mir die 40 Kalorien? Ich hatte genug Marken, um ein ganzes Bankett zu schmeißen. Wortlos riss ich ein 50er-Billett aus dem Heft und reichte es dem Barkeeper. Heiland! Sie starrte mich an. Das gibt's doch nicht, dass du am letzten noch ein volles Buch hast. Ich erklärte ihr so knapp wie möglich, wer ich war und weshalb ich noch so viele Kalorien besaß. Sie hatten mir die Rationenhefte der letzten beiden Monate per Post geschickt und das, obwohl die Marken, die wir vom Militär bekommen hatten, noch längst nicht aufgebraucht waren. Sie wollte mir ein Heft für 10 Riesen abkaufen, aber ich hatte keine Lust, mich auf mehr als ein illegales Unternehmen pro Tag einzulassen. 2 Männer kamen herein, der eine unbewaffnet, der andere in voller Nahkampfmontur. Während sich der Bodyguard einen Platz neben der Tür suchte, kam sein Begleiter auf mich zu. »Mr. Mandela?« »Genau der.« »Setzen wir uns in eine der Nischen?« fragte er, ohne seinen Namen zu nennen. Er bestellte eine Tasse Kaffee, ich ein Bier. »Ich halte nichts von schriftlichen Aufzeichnungen, aber ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Sagen Sie mir, an welche Art von Arbeit Sie gedacht haben, welche Qualifikationen Sie besitzen, welche Gehaltsforderungen Sie stellen und so fort.« Ich erklärte ihm, dass mir an einem Job gelegen sei, in dem ich mein Physikstudium verwerten konnte, etwas wie Lehrer, Wissenschaftler, meinetwegen auch Ingenieur, und dass er sich Zeit lassen könne, da ich in den nächsten 2 bis 3 Monaten erstmal reisen und mein Geld ausgeben wollte, dass meine Gehaltsansprüche natürlich von der Art des Jobs abhingen, aber auf keinen Fall unter 20.000 $ im Monat liegen sollten. Er sagte kein Wort, bis ich fertig war. »Claro. Also das mit der Physik wird nicht ganz einfach sein. Unterricht kommt nicht in Frage. Ich kann keine Jobs vermitteln, in denen der Betreffende ständig im Rampenlicht steht. Forschung, Ihr Diplom ist fast ein Vierteljahrhundert alt. Sie müssten noch mal auf die Universität, so 5 oder 6 Jahre lang. Vielleicht mache ich das, warf ich ein. Das Einzige, was sich beruflich gut verwerten ließe, ist Ihre Kampferfahrung. Ich könnte Ihnen vielleicht einen Ausbilderjob in einer Bodyguard-Agentur verschaffen, sogar für mehr als 20 Riesen. Aber Sie könnten fast genauso viel verdienen, wenn Sie selbst als Bodyguard arbeiten. Vielen Dank, nein. Ich habe wenig Lust, meine Haut für andere Leute zu riskieren. Claro. Ist irgendwo verständlich. Er schlürfte seinen Kaffee leer. Schön. Ich muss jetzt weiter, habe noch 1000 Dinge zu erledigen. Ich werde sie nicht vergessen und mal mit ein paar Leuten reden. In Ordnung. Dann sehen wir uns in ein paar Monaten. Claro. Sie müssen nicht eigens einen Termin vereinbaren. Ich komme hier jeden Tag um 11 auf einen Kaffee vorbei. Kreuzen Sie einfach auf. Ich trank mein Bier aus und bestellte ein Taxi für die Heimfahrt. Ich hätte mir zwar gern die Stadt angesehen, aber Mutter hatte recht. Zuerst brauchte ich einen Bodyguard.